fühlt sich gefährlich, wir dürfen nicht verschwunden, CIA in Berlin. Wir nett, wir tanzen auf das und wir halten das fett. Wirf doch halb für halb getragen. Top Secret, die Nacht ist kalt. Berliner Fadenkreuzgeschichten werden alt. Josh und Josie, Zwillinge im Licht. Verloren seit 82, doch vergessen sind sie nicht. Signale rauschen durch den Cyberraum. Deepfakes, Flackermann ist nur ein Traum. Die Stadt schläft nicht, sie brennt im Beat. Wer hier noch sicher ist, der weiß es nicht. Beat voller Bass, drauf vor der Loop. Mit Delay, Top Secret, kein Dot, kein Wort nach draußen. Kritisch, gefährlich, wir dürfen nicht verschauen. CIA in Berlin, Dia im Netz. Wir tanzen auf Messern, wir halten das Set. Top Secret, Gehalt, getragen zur Gust. Gib mir Lau. Sind Docker Soft zur Halt getragen. Top Soft zur Halt getragen. Docker Soft zur Halt getragen. Docker Secret, die Nacht ist Kragen. Docker Soft zur Halt getragen. Kaperun, Kaperun, das Kamba. Top Secret, kein Wort nach draußen. Top Secret, Top Secret. Sind Jone im Licht, Verlunderation. Leben auf Tun, Leben auf Taktik. Josh und Josie, vergessen euch nicht. Hör mich still an Ort, Herz bleiben frei. Eskalation, Puls bei 180. Operation, Leben auf Taktik. Josh und Josie, wir vergessen euch nicht. Eskalation, Puls bei 180. Operation, Leben auf Taktik. Josh und Josie, wir vergessen euch nicht. Kritisch, gefährlich, wir dürfen nicht verschauen. CIA in Berlin, Dia im Netz. Wir tanzen auf Messern, wir halten das Set. Top Secret, kein Wort nach draußen. Kritisch, gefährlich, wir dürfen nicht verschauen. CIA in Berlin, Dia im Netz. Wir tanzen auf Messern, wir halten das Set. Top Secret, verhalten getragen. Focus Secret, die Nacht ist Kragen. Top Secret, kein Wort nach draußen. Kritisch, gefährlich, wir dürfen nicht verschauen. CIA in Berlin, Dia im Netz. Wir tanzen auf Messern, wir halten das Set. Drucke auf Wahrheit getragen, kritisch, gefährlich, wir dürfen nicht verschauen. CIA in Berlin, Dia im Netz.